Gestatten Sie, dass ich mich zu Ihnen setze? Ah, bitte, setzen Sie sich nur. Das ist nicht mein Tisch. Ich sitze nur rein zufällig hier. Sprechen Sie Frauen in Cafés an? Ja, durchaus. Hin und wieder. Ach, das muss ja aufregend sein. Herr Ober? Madame Wünschen. Haben Sie vielleicht zwei Stückchen Süßstoff für mich? Süßstoff reichen wir nicht. Süßstoff ist ungesund. Nehmen Sie doch normalen Zucker, das geht auch. Darf ich Ihnen vielleicht aushelfen? Hier, nehmen Sie so viel Sie wollen. Ach, danke, das ist ja toll. Sie haben Süßstoff dabei. Es ist nicht das erste Mal, dass ich über den Süßstoff mit Damen ins Gespräch komme. Daran liegt mir viel. Oh ja? Warum sprechen Sie denn gern mit Frauen? Ja, wissen Sie, ich bin jetzt um die 40 und habe immer noch keine Frau. Und da denke ich, wird es langsam Zeit. Ja, das denke ich auch. Mit 40 sollte man spätestens verheiratet sein. Was sind Sie denn vom Beruf? Ach, ich mache eigentlich alles. Hausmeister, Fliesenleger, Kranführer. Zurzeit bin ich Frührentner. Früher war ich in der Verwaltung. Ein hohes Tier. 33 Dienstjahre. Ganz hochdotierter Posten. Und dann kam diese unselige Allergie gegen Bürostaub und Luftfeuchtigkeit und Milben. Darf ich Ihnen ein Zigarettchen anbieten? Ach nein, danke, ich rauche nicht. Darf ich? Aber bitte. Shit, ich muss mein Feuerzeug verloren haben. Hier, nehmen Sie meins. Vielen Dank. Oh nein, behalten Sie es nur. Ich habe genug Geld. Ich kann mir gleich ein neues kaufen. Ich will offen zu Ihnen sein. Ich bin ein armer Schlucker und habe mein Leben lang auf eine Frau wie Sie gewartet. Auf eine Frau wie mich? Ja, was ist denn an mir so Ungewöhnliches, dass Sie... Nichts, eigentlich nichts. Sie sehen nicht einmal besonders gut aus. Aber Sie sagten, Sie seien reich und ich glaube Ihnen. Da fällt es gar nicht ins Gewicht, dass Sie nicht einmal gut aussehen. Da kommt es eigentlich nur darauf an, dass Sie reich sind. Aber was soll Ihnen denn mein Reichtum, wenn Sie später... Sie haben vergessen, Ihren gerade begonnenen Satz zu beenden. Wenn Sie später vielleicht mich besteigen, morgens nach dem Aufwachen und indem Sie in mich eindringen wollen, jedes Mal... Bitte nehmen Sie Ihren Faden doch wieder auf. Es war so interessant, was Sie da sagten. Wenn Sie dann jedes Mal denken, wie hässlich sie ist, wie sie mich anekelt, nur damit ich jeden Tag gut zu essen und zu trinken bekomme, nur damit ich jeden Monat ein neues Kleidungsstück bekomme und jedes Vierteljahr ins Kabarett gehen kann, muss ich dieser widerlichen Person beiwohnen. Das meinen Sie, könnte geschehen? Unmöglich wäre es schon. Ich würde es nicht ausschließen. Aber ich sagte doch nicht, dass Sie hässlich sind. Ich sagte lediglich, dass Sie nicht besonders gut aussehen. Oh, dann habe ich Sie vielleicht missverstanden. Ich denke, wir nehmen noch eine Tasse Kaffee. Oh ja, und vielleicht ein Stückchen Quarkflunder. Das müssten Sie mir allerdings bezahlen. Dazu wird mein Geld nicht ausreichen. Ah, wissen Sie was? Ich lade Sie einfach ein zu allem, was wir heute verzehren. Herr Ober! Mein Vermögen gestattet mir diese Großzügigkeit ohne weiteres. Die Herrschaften wünschen... Zwei Tassen Kaffee bitte und zwei Stückchen Quarkplunder. Zwei Kaffee und zwei Quarkplunder. Quarkplunder geht nicht. Quarkplunder ist alle. Dann nehmen wir einfach zwei Dresdner Eierschecken. Eierschecken mag ich nicht. Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Also zwei Eierschecken, bitte sehr. Und hören Sie, alles geht heute auf meine Rechnung. Ich bezahle alles, wissen Sie. Der Herr da hat nämlich kaum noch Geld und da ich genug davon habe, lade ich ihn ein. Das ist schön von Ihnen. Andererseits... Sollten Sie nicht längst zu Bett sein in Ihrem Alter? Ach Gott, wie spät ist es denn schon? Weiß ich nicht, aber es wird schon langsam dunkel. Schauen Sie, wie tief die Sonne schon steht. Und hier und da sind bereits Sterne zu sehen. Shit, ich habe meine Uhr verloren. Vorhin war sie noch da. Ach, macht nichts. Hier, nehmen Sie, kaufen sich gleich morgen früh eine neue. Ich kann das Geld gut verschmerzen. Ich brauche nur zur Bank zu gehen. Im Handumdrehen ist mein Bestand an Bargeld wieder aufgefüllt. Ein halbes Stündchen kann ich noch bleiben, ja? Aber dann wird es wirklich Zeit für mich. Wie die Sterne funkeln. Vielleicht ist das Licht dieses oder jenes Gestirns längst erloschen und wir sehen es immer noch. Ja, selbstverständlich. Ich bringe Ihnen jetzt Kaffee und Kuchen, wie Sie es bestellt haben. Sie werden zufrieden sein. Nehmen wir doch unser Gespräch von eben wieder auf. Ja, gern. Wo waren wir stehen geblieben? Sind Sie etwa vergesslich? Nein, eigentlich nicht. Jedenfalls nicht besonders vergesslich. Ah, ich weiß jetzt auch wieder, was ich Sie fragen wollte. Ja? Fragen Sie, nur zu, haben Sie Mut. Nehmen Sie Ihr Herz in beide Hände und fragen Sie frei heraus. Ich werde Ihnen so gut ich kann antworten. Nun, was ich mich frage, ist dies. Wenn Sie, wie Sie sagten, so arm sind und dennoch den Mut fanden, mich als eine Person von gewissem, nicht unbeträchtlichem Reichtum anzusprechen, müssen Sie doch fraglos über andere Qualitäten verfügen, also etwa feine Manieren, Bildung, Herzensgüte. Wollen Sie darüber sprechen? Aber gewiss, gern. Da ist zunächst mein Aussehen, oder sagen wir besser, Ich verfüge über eine angenehme Erscheinung, was mir schon oft und von verschiedener Seite bestätigt wurde. Ich kann das weder verneinen noch bejahen. Ich würde sagen, wenn ich sie mir so anschaue, dass sie zwar nicht abstoßend, aber auch nicht anziehend auf mich wirken. Der Sitz ihrer Zähne scheint mir zwar tadellos, aber ihr Haar ist an einigen Stellen schon recht schütter. Gelichtet? Schütter, insbesondere hier und hier. Ich bin stark. Ich übe mich jeden Tag etwa eine Stunde im Faustkampf und im Training an der Hantel. Hier, fühlen Sie meinen Bizeps. Oh, der ist aber wirklich hart. Aber mein Sohn aus erster Ehe ist mindestens ebenso stark, wenn nicht sogar noch stärker. So, bitte, hier ist Ihr Kaffee und Kuchen. Wenn Sie erlauben, ich bin Bezirksmeister im Ringkampf, im griechisch-römischen Stil. Und ich möchte behaupten, dass ich mich mit dem Herrn durchaus messen kann, was den Umfang und die Härte des Bizeps anbelangt. Seien Sie doch nicht albern und lassen Sie Ihre Berufsjacke angezogen. Ich glaube nicht, dass es Ihr Chef gern sieht, wenn Sie Ihre Gäste so in Verlegenheit bringen. Sie haben recht, ich hätte nicht so weit gehen dürfen. Verzeihen Sie, mein Herr. Schon gut. Aber jetzt lassen Sie uns allein. Wir waren mitten in einem wichtigen Gespräch. Sehr wohl, mein Herr. Und Sie denken an die Zeit, nicht, dass Sie zu spät ins Bett kommen. Ach ja, ich denke schon dran. Und nun gehen Sie bitte. Wissen Sie, Kraft und Aussehen sind nicht das Wichtigste im Leben. Ja, das weiß ich auch. Aber irgendetwas müssen Sie doch vorweisen können, was Sie berechtigt, mit mir Kontakt aufzunehmen. Kann ich auch. Sind Sie vielleicht besonders triebhaft? Wie groß ist zum Beispiel Länge und Umfang Ihres Gliedes? Meinen Sie im erschlafften oder irrigierten Zustand? Na, am besten irrigiert, denn darauf kommt es doch wohl an, oder? Richtig. Also Länge etwa 23, Umfang wohl an die 6 cm. Oh, das ist guter Durchschnitt. Das ist etwa so wie bei meinem zweiten Mann. Sie sind geschieden? Zweimal. Mein dritter Mann starb in diesem Frühjahr. Hat er lang gelitten? Ivo, es war eine kurze, heftige Herzattacke beim Frühstück. Er fasste sich plötzlich an die Brust, wollte kurz aufstehen, was ihm aber nicht ganz gelang, dann brach er zusammen, fiel quer über den Frühstückstisch. Das gab wohl ein ordentliches Durcheinander. Na, das können Sie wohl sagen. Aber kaputt gegangen ist kaum etwas. Das mit Länge und Umfang ist nicht das Wesentliche. Das glaube ich auch. Es kommt sehr auf die Liebeskunst an, nicht wahr? Davon verstehe ich eine Menge. Ich krieg das ganze Stück nicht auf, wollen Sie? Oh nein, danke, ich bin pappsatt. Oh, pardon, es tat gut. Macht nichts. Finden Sie nicht auch, dass die Missionarsstellung letztlich obsolet geworden ist? Obsolet? Wie geht denn die? Ersparen Sie mir bitte die Einzelheiten, nur so viel. Die Dame unten, der Herr auf ihr. Oh ja, ja, ja, das ist langweilig. Aber nennen Sie mir doch Ihre verwegenste Position nur so als Beispiel, dass ich mir ein Bild machen kann. Nun ja, wenn ich ehrlich sein soll, ist es die, die das Kamasutra als die Elefant-Kuh-Stellung bezeichnet. Elefant-Kuh, alle Achtung, wie geht denn das? Schauen Sie her, ich mache Ihnen eine kleine Skizze. Shit, ich muss meinen Kugelschreiber. Oh, lassen Sie nur, nehmen Sie meinen. Sie können ihn meinetwegen behalten, ich hänge nicht so dran. Also, Elefant-Kuh geht so. Na, wie finden Sie das? Ach, das ist die Elefant-Kuh-Stellung. Dieter nannte sie immer den Doppeldecker. Dieter ist... Mein erster Mann. Ein toller Mann, so gebildet. Er war Dozent hier an der Kunstgewerbeschule. Nun, gebildet bin ich auch. Wissen Sie zum Beispiel, was eine Quisquilie ist? Eine was? Quisquilie. Buchstabieren Sie mal. Q-U-I-S-Q-U-I-L-I-E. Ah, können Sie mir eben mal Ihren Kugelschreiber leihen? Bitte. Also, Q-U-I-S-Q-U-I-L-I-E. Nicht so schnell. Also, Q-U-I-S und weiter? Q-U-I-L-I-E. Quisquilie. Quisquilie, ja. Quisquilie. Nein, weiß ich nicht. Was ist das denn? Eine Kleinigkeit. Nein, was es bedeutet? Sag ich doch. Quisquilie heißt Kleinigkeit. Ach so. Nein, das Wort kannte ich nicht. Ein anderes Wort. Was heißt Imponderabilie? Eine Unwägbarkeit. Richtig. Und was ist Konsekration? Die liturgische Weihe einer Person oder Sache oder die Wandlung von Brot und Wein beim Abendmahl. A la Bonheur, auch richtig. Von wem aber ist die Jungfrau von Orléans? Von Schiller. Falsch, von Goethe. Ach, Unsinn, die Jungfrau ist von Schiller. Wetten? Top, die Wette gilt. Worum geht's? Zwei Flaschen Shampoos, nur vom Feinsten. Ich hätte jetzt liebend gern ein Gläschen Cognac. Na, dann bestellen wir doch flugs eins. Hallo, Herr Ober. Ja, bitte sehr, womit kann ich dienen? Bringen Sie uns doch bitte zwei Cognacs. Sehr wohl, meine Dame. Aber das ist dann Ihre letzte Bestellung, nicht wahr? Erinnern Sie sich daran, was Sie mir versprochen haben? Ach ja, ja, schon gut. Ich werde schon nicht zu spät ins Bett gehen. Außerdem sind meine Eltern heute im Theater. Da kommen sie nie so früh zurück. Es ist doch nur zu Ihrem Besten. Es geht doch nicht darum, bei Ihren Eltern nicht aufzufallen. Ein merkwürdiger Mensch. Ihre Fragen waren nicht sehr schwer. Außerdem waren Sie keineswegs dazu geeignet, wahre Bildung festzustellen. Wie meinen Sie denn das? Nein, ich meine, es war halt so ein Lexikonwissen, eher etwas Automatisches. Was ich meine, ist eher die Zusammenschau der Dinge, die Background-Information, verstehen Sie? Das, was unsere Welt im Innersten zusammenhält. Haben Sie mal Feuer? Wieso rauchen Sie eigentlich? Das Feuerzeug haben Sie in Ihrer rechten Hosentasche. Tatsächlich. Ach, wissen Sie, das ist eine lange Geschichte. Ich bin früher zur See gefahren. Ach, Sie sind zur See gefahren? Ach, das ist ja wahnsinnig interessant. Erzählen Sie mal. Die Cognacs, wenn's recht ist. Wissen Sie, es geht mich ja eigentlich nichts an, aber wenn dieser Herr da zur See gefahren ist, will ich auf der Stelle tot umfallen. Das ist doch die reinste Renommiersucht. So denkt er, könnte er leicht bei Ihnen landen, was ja auch wohl stimmt, wenn ich an Ihren geilen Gesichtsausdruck denke, eben als er sagte, er sei zur See gefahren. Stimmt das? Sind Sie nun zur See gefahren oder nicht? Bei meiner Seele. Wie kommt dieser Lump von einem Kellner dazu, mich zu desavouieren? Selber Lump. Und Arschgesicht. Oh, bitte, meine Herren, mäßigen Sie sich. Aber Sie müssen doch zugeben, dass es nichts Unwürdigeres gibt, als wenn sich jemand damit brüstet, er sei zur See gefahren und hinterher stellt sich heraus, dass es gar nicht stimmt. Das ist wahr. Unter diesem Gesichtspunkt möchte ich schon gern die Wahrheit erfahren. Die sollen Sie haben. Mein Herr, wenn Sie jemals zur See gefahren sind, müssten Sie mir die folgende Frage spielend beantworten können. Hören Sie doch auf mit solchen Mätzchen. Mätzchen? Ja, Mätzchen. Ich lasse mich doch nicht von jedem Hans Wurst verhören. Wir sind doch nicht in der Schule, oder wie? Da haben Sie eigentlich recht. Selber Hanswurst. Und Arschgesicht dazu. Und Sie gehören längst ins Bett. Oh, kann ich nicht noch etwas länger aufbleiben? Ist doch Samstag. Na gut, noch eine halbe Stunde. Aber dann husch, husch ins Körbchen. Herr Aufwein. Na denn, Trösterchen. Ah, das kleine Seelentrösterchen. Und du schleich dich, oder ich polier dir die Fresse, dumme Sau. Hören Sie, wie er mich behandelt? Wie den letzten Dreck. Muss ich mir das denn gefallen lassen? Ja, es ist schon ein wenig hart, aber wenn Sie bedenken, dass Sie im Servicebereich so ziemlich auf der untersten Stufe der gesellschaftlichen Skala stehen, dann müssen Sie schon einiges einstecken. Was hätte ich denn tun können, um nicht in eine solche Lage zu geraten? Bist du immer noch da, du Schleimscheißer? Sie hätten studieren sollen wie ich und einen anständigen Beruf ergreifen. Dann könnten jetzt Sie hier sitzen und den Kellner beschimpfen. So einfach ist das. Oh Gott! Jammer über Jammer. Weh und Arm. Das war aber wirklich das Letzte, was Sie sich da geleistet haben. Ich habe Sie nur unterstützt, um Sie vor diesem Subjekt nicht bloßzustellen. Aber eins sage ich Ihnen, moralisch gesehen sind Sie in meinen Augen eine Pfeife. Aber was hätte ich denn tun sollen? Der hätte mich doch glatt gefragt, was der Unterschied zwischen einem Schoner und einer Bark ist. Und da hätte ich bös ausgesehen. Dann sind Sie also wirklich nicht zur See gefahren? Das habe ich damit nicht gesagt. Das bedeutet nur, dass es in der christlichen Seefahrt viele unbeantwortete Fragen gibt. Das stimmt vermutlich. Man kann nicht alles wissen. Dieser Cognac schmeckt, finden Sie nicht auch, ein wenig seifig. Ah, warten Sie mal, ich nehme mal gerade noch ein Schlückchen. Also ich würde sagen eher salzig. Salzig? Sind Sie von Sinnen? Man muss doch den Geschmack von Salz und Seife auseinanderhalten können. Sonst ist man als Gourmet doch gleich unten durch. Das ist doch allenfalls Weinbrand, billiger Verschnitt. Das Savoir-vivre, verstehen Sie mich, ist nicht abhängig vom Geldbeutel oder von einem dicken Aktienpaket. Das Savoir-vivre ist eher die Frage, wie man zu leben versteht. Ganz klar. Das sage ich mal hier in aller Deutlichkeit. Da kann man noch so viele Reichtümer anhäufen und horten und jedes Jahr nach Marbella fahren. Lernen wird man's nie. Man muss es haben. Haben. Hören Sie, wenn Sie an mein Geld wollen, und davon gehe ich mal aus, ja, dann sollten Sie sich einer anderen Sprache bedienen. Aber, meine Liebe, fassen Sie sich. Bewahren Sie doch Kontenance. Ich könnte sonst meinen, Sie seien ein eher unbeherrschter Charakter. Wäre Ihnen das recht? Ne? Seien Sie ehrlich. Wenigstens sich selbst gegenüber. Mein Geld. Sie sind hinter meinem Geld her. Nun ja, warum soll ich es leugnen, dass mir Ihr Geld... Nun, ich möchte sagen, nicht ganz gleichgültig ist. Aber das ändert doch nichts an der Tatsache, dass Wahrheit Wahrheit bleiben muss. Mein Geld, mein Geld, mein Geld. Was? Wahrheit? Was ist denn hier die Wahrheit? Na, zum Beispiel, dass Sie Salz von Seife nicht unterscheiden können. Was sagen Sie da, Salz und Seife? Ich? Hier und jetzt werden wir die Wahrheit ermitteln, Salz und Seife. Wenn Sie einverstanden sind, werden wir den Kellner entscheiden lassen. D'accord. Zitieren Sie ihn auf der Stelle herbei. Ein guter Mann, ein gerechter Schiedsrichter. Herr Ober! Herr Ober! Herr Ober! Herr Ober! Madame, was kann ich für Sie tun? Hier, bitte, probieren Sie von diesem Getränk und sagen Sie uns, nach was es schmeckt. Salz. Der Cognac schmeckt salzig. Ein erbärmliches Gesöff. Da haben Sie Ihre Wahrheit, Sie albernes Leckermäulchen. Ich sollte Ihnen links und rechts eine... Halten Sie ein. Bevor Sie sich versündigen, fehlt noch die Gegenprobe. Was für eine Gegenprobe? Er hat Salz gesagt, damit basta. Sie sind entlarvt, ein für alle Mal bloßgestellt. Mit einem Wort, Sie sind ein ganz gewöhnlicher Schwindler, das sind Sie. Gemach, gemach. Trinken Sie, Verehrtester, auch aus meinem Glas und entscheiden Sie aufs Neue. Pablo, das schmeckt ja nach Seife. Ja, ist das denn zu glauben? Der Cognac schmeckt nach Seife. Bäh. Wer hätte das gedacht? Ich glaube, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Aber wo denken Sie hin? Hier geht es um wichtigere Fragen. Wichtigere Fragen? Aber das liegt auch klar auf der Hand. Die Frage lautet, was hat den Kellner dazu bewogen, Ihnen Salz, mir hingegen Seife ins Glas zu applizieren? Richtig. Ganz einfach. Nach allem, was Sie beide mir eben angetan haben, wollte ich mich rächen. Und ich denke, dass Sie Verständnis für diese meine Position aufbringen werden. Ich tat dem einen etwas Salz, dem anderen etwas Seife in den Weinbrand. Der vagen Hoffnung, es möge über die unterschiedliche Geschmacksempfindung ein Streit entstehen, der unweigerlich zum Zerwürfnis führen würde. Alles in allem brav und verständlich gehandelt. A la Bonheur. Und beinahe wäre Ihnen Ihr Plan ja auch gelungen. Beinahe ist nicht gelungen. Kerl, lasse er sich nicht so hängen. Er hat riskant gespielt und verloren. Na und? Das Leben geht weiter. Aber meine Matura kriege ich davon auch nicht. Und außerdem ist es jetzt wirklich Zeit für Sie, schlafen zu gehen. Ach ja, Sie haben recht. Haben Sie die Rechnung schon geschrieben? Oh, wie entzückend Sie gähnen, Verehrtester. Ach, Sie Schmeichler, Sie sind doch nur auf mein Geld aus. Na und, was soll denn daran schlecht sein? Geld mögen wir doch schließlich alle. Sie meint damit, mein Interesse gelte ausschließlich Ihrem Gelde, verstehen Sie? Ach, ich verstehe, Ihrem Geld. Und nicht ihr als Person, nicht wahr? Oder um es anders auszudrücken, Sie argwöhnt, Sie hätten kein Auge für Ihren Charme, Ihre Anmut, das einmalige Timbre Ihrer Stimme, Ihre pfirsichzarte Haut, Ihre vollen Brüste, kurz, Ihr umwerfendes Flair. Umwerfender, Flair ist maskulin. Aber sonst haben Sie vollkommen recht. Und ist Ihnen schon einmal die Grazie Ihrer Bewegungen aufgefallen? Nein. Grazie? Wo? Heben Sie, Madame, doch bitte einmal den rechten Arm. Nein, so als wollten Sie sich hinten im Nacken kratzen. Ja. Sehen Sie? Spiel und Widerspiel der Muskeln. Die fein geschwungene Parabel ihrer Bewegung. Ach, meine Gebieterin, meine Helena, ach was, meine Göttin. Ich weiß, dass es kaum noch zeitgemäß ist, der Bewunderung für die Angebetete auf diese Weise Ausdruck zu verleihen, aber dennoch, ich knie vor Ihnen, um durch Ihre Hand die Weihen höchster Entzückung zu empfangen. Heda, was soll das? Ich glaube, er mag mich. Der ist doch nur auf Ihr Geld aus, ich sag es Ihnen. Ich liebe Sie. Ich liebe Sie mit jeder Faser meines Körpers. Ich liebte Sie vom ersten Augenblick an, als ich Ihrer ansichtig wurde. Wo hat der nur die Ausdrücke her? Ich liebe Sie bis zum Wahnsinn, zum Tode, zur Selbstauflösung. Ich liebe Sie aber noch ein bisschen mehr. Wirklich? Wirklich und wahrhaftig. Noch ein bisschen mehr als jener da. Sie sollten eigentlich schon längst im Bett sein. Haben Sie Wertpapiere? Pfandbriefe, Kommunalobligationen? Wie haben Sie angelegt? Auf welche Höhe beläuft sich Ihr Barvermögen? Ich hatte wirklich für einen Moment lang geglaubt, dass er Sie mehr liebt, als ich es tue. Aber ich sehe nun, dass er wirklich nur auf Ihr Geld aus ist. Das sehe ich jetzt auch. Unsinn. Sie müssen das so sehen. Sie gefallen mir. Sie gefallen mir über alle Maßen. Ich möchte mich mit Ihnen verbinden, mit Ihnen verschmelzen, eins werden. Klar, das ist das eine. Aber so frage ich mich und auch Sie, warum sollten Sie da zuerst unter allen Umständen arm werden? Reich und glücklich ist doch allemal und einwandfrei besser, oder? Alles, was recht ist, eine saubere Argumentationskette. Da ist nicht dran zu rütteln. Aber... Was aber? Aber werde ich mich Ihrer auch würdig erweisen? Ich meine, würdig erweisen. Meiner? Na immer. Schauen Sie mich doch an. Meinen Sie denn, einer, der so aussieht wie ich, könnte große Ansprüche stellen? Nein, wirklich nicht. Was habe ich denn zu zahlen, Herr Ober? 22,50, prego. Stimmt so. Wie geht's im Übrigen Ihrer Frau? Weiß ich nicht. Interessiert mich auch nicht. Ich habe sie schon ein paar Jahre... Ach, was red ich? Ich habe sie erst gestern gesehen. Doch, ich glaube, es geht ihr ganz passabel. Ich glaube, sie ist schwanger oder sowas. Ich weiß nicht. Ich kenne mich mit sowas nicht aus. Wer kennt sich überhaupt aus? Sehen Sie, Bis vor ein paar Minuten war ich noch fest davon überzeugt, Geld sei alles im Leben. Nun weiß ich es besser. Aber so sagen Sie doch, was es im Leben Höheres gibt als Geld und Gut? Es ist die Liebe. Sie sind ein großartiger Mensch. Es ist die Liebe. Ja, ich denke, es wird Zeit, dass ich gehe. Darf ich mich von Ihnen verabschieden? Es war eine Freude, mit Ihnen geplaudert zu haben. Die Freude war ganz auf meiner Seite. Hier, meine Hand. Ich muss nun leider doch mein Feuerzeug, den Stift und die 200 Mark zurückfordern. Aber subito, mein Freund. Ich habe natürlich dafür vollstes Verständnis, nun, da sich keine gemeinsame Zukunft abzeichnet. Danke. Au revoir, Monsieur. Tolles Weib. Rasse. Klasse. Schick. Alles comme il faut. Nur die Liebe. Ja. Die Liebe. Die Liebe. Die Liebe. Tja. Die Liebe. Die Liebe. Ja, die Liebe. Ja, die Liebe. Ja, ja. Die Liebe. Die Liebe.